Ja, hallo und herzlich willkommen zum siebten Coinencast. Dieses Mal geht es nach der Vorstellung der aktuellen News dieser Woche wieder um ein Hauptthema, dieses Mal Kaito Kid. Und da beschäftigen wir uns näher mit den Tatsachen oder der Frage, warum er seinen Verfolgern immer wieder entwischt. Ja, mit dabei ist heute Christian Hallo. und Moni. Hallo. Und zu guter Letzt begrüßen wir noch einen Stargast für heute, das ist der Christoph. Hallo. Ja, Christoph, da wir dich wahrscheinlich noch nicht kennen, oder da die Hörer dich noch nicht kennen, vielmehr würde ich sagen, am besten stellst du dich jetzt einmal kurz vor, wie alt, woher, damit wir auch einen Überblick gewinnen könnten, wen wir denn heute vor uns haben. Ja, also komme aus Nordrhein-Westfalen in Wuppertal. Bin 18 Jahre alt, gerade kürzlich geworden. Ein fleißiger Mitarbeiter im Detektiv Conan Wiki und da könnt ihr mich unter dem Nick DC Kaito 1412 finden, auch im Forum. Genau. Ja, das sind die Sprecher des heutigen Casts. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal mit den aktuellen News dieser Woche an. Und da beginnen wir einfach mal direkt mit Kapitel 730, das ich ja noch nachreichen wollte vom letzten Cast. Da habe ich euch ja schon die ersten Informationen gegeben. Ich habe das einfach nochmal ganz schnell grob überflogen. Ich hoffe mal, dass ich die wichtigsten Informationen da rausgenommen habe. Und ja, auf jeden Fall geht es dann nochmal um die Detective Boys finden den Jungen, der von dem Mann angeblich entführt wurde. Und da stellt sich halt heraus, dass der Mann noch in diesem Haus ist und sich im Bad befindet. Die Tür war da, glaube ich, irgendwie verschlossen. Und dann haben die den mit dem, hat Conan den mit seinem Fußball aufgeschossen und haben da halt den Mann davor gefunden, der halt seine Pulsader aufgeschlitzt hat und das ganze Badezimmer war überschwemmt. Auf jeden Fall, ich glaube, der wollte Selbstmord begehen. Ich glaube, ich weiß es. Er wollte auf jeden Fall Selbstmord begehen. Hat es dann aber nicht geschafft. Conan hat ihn gerettet und jetzt war er im Krankenhaus. Und dann kam am Ende noch die Mutter des Jungen, der da war, mit Professor Akasa an. Und die sind halt alle wieder dann fröhlich und so weiter. Und ich glaube, das war's. Oder Christian? Hast du das Kapitel ja auch gelesen, oder? Ja, ich habe mal auch gelesen. Ja, war eigentlich ein ganz. Ja, du fandest es langweilig. Ist halt ein Happy End, so wie immer. Ja, ein bisschen langweilig finde ich. Wie im letzten Conan-Cast ja schon gesagt, ich hätte mich auf einen Vier-Kapitel-Fall gefreut, aber der kam ja wieder nicht. Vielleicht ja nächstes Mal. Wie gesagt, nächste Woche werdet ihr wieder von mir und vielleicht auch Christian oder einen anderen Sprecher über ein neues Kapitel informiert, das dann hoffentlich mal nicht um die Detective Boys geht, sondern vielleicht ein neuer Oder wo spannender es mal Fall. wieder einen Toten gibt oder sowas. Mal wieder. Es sind ja schon genug Tote. Egal. Genau, Christian, du wolltest auch noch was nachreichen, nehme ich mal an. Ja, genau. Wir waren ja letzte Woche so verplant und konnten unsere Informationen nicht liefern. Und da habe ich jetzt Episode 570 für euch angeschaut und wie letztes Mal schon gesagt, ich habe da im Verdacht gehabt, das ist ein langweiliger Fall mit einem Mord und einer Verdächtigen und ja, leicht zu durchschauen, so wie die meisten Filler. Und ja, hat mich nicht überrascht, als ich es angeschaut habe, war genau so. Und da war Ran, Conan und Kokoro unterwegs. Und da haben sie halt eine Frau gesehen, dass sie schon 2 Stunden im Café sitzt. Und dann hat sie einen Anruf bekommen, dass ihr Schwager tot ist. Also, und es ist irgendwie schon etwas auffällig, wenn sie sich so quasi jetzt Alibi so in das Café sitzt, 2 Stunden, ne? Dann kommt es etwas komisch. Da als geübter Detective Conan-Gucker, da kommt es jetzt schon direkt in Verdacht, ohne dass ein Mord passiert ist, dass er schon was vorhat. Auf jeden Fall, dann haben sie eben, da sind sie eben dann zu diesem Schwager, Conan, Kokoro, die Frau, die sie da gesehen haben in diesem Café und Ran ja auch noch. Und ja, dann haben sie ihn gefunden mit einer Schrotflinte, mit einem Kronleuchter auf ihm drauf. Und ja, anscheinend auch noch Alkohol in dem Spiel. Aber was interessant war, dass dieser Tote quasi ein Freund von Chiba gewesen ist, diesen Polizisten da. Mhm. Und ja, das war eben das einzige Interessante fast. Aber ich denke, da das ein Filler ist, weiß man, dass es da nicht an der Handlung noch weitergeht. Kann man schon vergessen einfach. Auf jeden Fall, dann kam eben raus, dass die Frau in dem Café sitzt, die Täterin ist. Wow, Überraschung. Und da dieser Typ ein Alkoholiker war, ein chronischer, und sie quasi fahrlässig irgendwie die Schrotflinte und Alkohol deponiert gehabt hat, dass er sich früher oder später selber umbringen wird. Ja, und das war die spannende Episode 570. Also wenn ihr euch die unbedingt anschauen wollt, dann schaut sie euch an. Aber es gibt Besseres, zum Beispiel den Band 66, und das ist gleich das nächste Thema. Da gehen wir heute die Auflösung der roten Wand durch. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann spult einfach, würde ich sagen, mal ein paar Minuten vor, da ich jetzt auf, ja, die komplette Auflösung quasi Spoiler, aber die meisten werden es schon gesehen haben, da der ganze, dass die, da die Auflösung schon im Anime dran war. Vor wenigen Episoden. Im japanischen Anime. Ja, im Japanischen. Im Deutschen geht es sowieso nicht weiter, davon ist hier gar nicht die Rede. Doch. Haben wir doch am 1. April darüber berichtet. Schon Ach so, vergessen? ja. 150 neue Episoden kommen. Okay, auf jeden Fall diese tolle rote Wand. Die rote Wand selber fand ich gar nicht so spektakulär, sondern eher, wie sie denn dann den Täter überführt haben und den Täter herausbekommen haben. Die haben nämlich einfach mal ein bisschen, ja, die haben alle Verdächtigen wieder zusammengerufen und dann eben gesagt, dass dieser Tote, also der erste Tote, dass der irgendwie hat Conan erzählt, dass der nach Italien wollte, eben nach Lisi oder wie das heißt, Lese, heißt diese Region anscheinend. Und da wollte der hin, und Conan hat eben das in Verbindung mit einem Stiefel gebracht oder sowas. Und dann quasi herausbekommen, dass er da irgendwas verstecken wollte oder sowas. Und dann haben sie dadurch einen der Verdächtigen angelockt, der quasi noch irgendwas gebraucht hat von diesem Toten. Haben sie den angelockt. Aber der hat gewusst irgendwie, dass das eine Falle ist, garantiert. Und das hat man auch gesehen daran, dass um das Gebäude des Toten viel Polizei war. Das konnte er natürlich nicht riskieren. Aber das war dann eben das Coole an dem ganzen Manga oder Anime oder wo man es auch gesehen hat, Oder gelesen. dass die dann eben einen Anruf bekommen haben, ganz laut, sodass dass dieser Verdächtige es mitbekommen hat, dass irgendein Taxi überfallen worden ist, ein paar Straßen weiter. Und dann eben ist die komplette Polizei abgerückt quasi. Und dann war irgendwie noch ein Besoffener rumgelegen, und dann noch ein paar andere Personen, die quasi Zivilisten und sich quasi als normale Zivilisten geoutet haben. Und dann war noch einer dabei, der hat Unterwäsche geklaut vom Balkon von einer Frau dann. Quasi eben ganz normale Delikte fast. Naja, jetzt nicht ganz normal, aber halt eben Delikte, und so konnte der sicher gehen, dass da keine Polizei ist. Aber dann ist dieser Täter eben dann in das Haus gegangen und wollte an einen Stiefel gehen, um von dort eben was rauszuholen, was sich als Chipkarte entpuppt hat. Und ja, das war dann eben sein Urteil. Dadurch wurde der eben dann gefangen Überführt. genommen, da Conan und Co. schon auf ihn gewartet haben. Das war so grob die Auflösung. Über das Motiv und sowas weiß ich nicht so Bescheid. Ich würde sagen, ihr lest euch durch, wenn es euch interessiert, diese rote Wand. Die tolle rote Wand. Aber es ist nicht so spannend. Die spannenderen Fälle meiner Ansicht nach kommen dann im Rest des Mangas vor. des Bandes vor. Und den gehen wir dann zu Stückchenweise die nächsten Wochen durch. Genau. Ich kann euch gleich mal sagen, das war ja das Kapitel 686. Und wen es interessiert, damals, als das Kapitel in Japan in der Shonen Sunday veröffentlicht wurde, da wurde auch das Special gegen Lupin oder wie auch immer er heißt, veröffentlicht. Also, dass das kommen wird. Falls das noch so ein interessanter Nebenfakt, wen es interessiert, das ist dann, dass wir jetzt auch wieder so weit sind. Übrigens sehr interessant, Lord Christian. Ja, Hat sich ja angesehen. ich habe ihn angesehen. Genau. Ja, dann wollte ich auch nochmal auf den dritten Schreibwettbewerb hinweisen, der ja immer noch läuft. Das ist bis zum 16. April, also noch genau eine Woche. Nächste Woche ist dann nächste Woche Freitag. Galgenfrist. Ja, Galgenfrist. genau. Dann könnt ihr nicht mehr anmelden und auch keinen dieser drei schönen Band 66 mehr gewinnen. Das ist leider sehr schade. Da müssen wir euch jetzt die ganze Zeit über die aktuellen Fälle informieren und ihr könnt ihn euch nicht lesen, zur Hand nehmen und nicht nachlesen. Außer ich gewinne, dann habe ich einen zweiten rumliegen. Den verlose ich dann im Conning-Cast, das wäre doch ein Zug. Aber dazu muss ich Ja, erst wenn mal nicht den schlecht. Artikel schreiben können. Ja, du hast auch schon harte Konkurrenz. Also 7 Artikel sind bisher schon angemeldet. Ja. Und auch richtig gute schon. Ich will jetzt hier noch keinen ja, heraus kristallisieren lassen, aber so was ich gesehen habe als Juror, da kann ich schon mal sagen, ist nicht schlecht. Ja, ich bewerte natürlich nicht die, wie es entstanden ist, sondern die Endversion ist natürlich klar. Ihr habt da auf jeden Fall noch eine Chance. Ihr könnt auch natürlich, wenn euch Band 66 so gefesselt hat, dass ihr da noch irgendwas zu schreiben wollt, dann könnt ihr auch gerne, ja, zum Beispiel zu dem Kapitel, wo halt das aufgelöst wurde, noch etwas zu schreiben und es dann auch im Wiki hochladen. Da fehlen uns übrigens auch noch gute Bilder. Also falls ihr einen Scanner zu Hause rumliegen habt und den Band, dann. Also ich habe die japanischen Dinger eingescannt, die ich mal so irgendwo runterladen konnte. Aber die Qualität ist halt nicht die beste. Da, das ist, glaube ich, das einzige Kapitel, wo nichts qualitativ hochwertige Scans drin sind. Sehr schade eigentlich. Ich glaube, das ist ein ziemlich spannendes Kapitel. Ich habe den Band ja noch nicht und werde mir wahrscheinlich den Fall dann auch gleich nochmal durchlesen, zumal ich die Lösung ja auch noch nicht kenne. Ja, genau. Soweit dann die News dieser Woche, würde ich einfach mal sagen. Dann fangen wir einfach mal mit unserem großen Thema heute an. Das ist natürlich Kaito Kid, wie ich am Anfang des Casts schon gesagt habe. Und da werden wir uns natürlich genauer damit beschäftigen, warum er den ganzen Polizisten denn immer wieder entwischt. Ja, da würde ich sagen, sind wir jetzt hier in unserem Hauptteil angekommen. Kaito Kid, warum er seinen Widersachern immer wieder entwischt und immer noch auf freiem Fuß ist. Genau, da würde ich am Anfang gleich erstmal die Frage in den Raum werfen, warum er überhaupt nicht gefangen wird. Ja, ich denke halt, weil er sich verkleiden kann in jede Person, die er mag und Stimmen irgendwie nachmachen kann. Jeden, den er mag, von jedem, den er mag. Und dann kann er natürlich noch, in Anführungszeichen, zaubern, um sich eben da heraus zu befreien. Und er kann sich an die Decke heften. Ich will nicht wissen, wie oft das ihn schon die aus der Patsche geholfen hat, dass er sich an die Decke zwischen zwei Lampen heften kann. Kann er das? Wo war das denn im Kaito Kid Manga? Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, im Er Kaito kann Kid sich zwischen die Manga. Decken heften, das habe ich noch nicht. Also da auf jeden Fall. Ja, seine Verkleidungs- und Stimmnachahmungskünste sind natürlich schon beachtlich. Da kann man, ich glaube, da kann es keiner mit ihm aufnehmen, wenn es darum geht, selbst Wermut oder so nicht. Außer Connens Oder wie seht ihr Stimmenverzerrfliege. das? Ja, ich würde mal sagen, ein großer Punkt natürlich, dass er nicht gefangen genommen werden kann, ist natürlich auch das, was Monika eben schon gesagt hat mit seinem Hängegleiter, dass er da entkommt und er ist einfach, er scheint den anderen überlegen, aber ist er das wirklich so? Also, er hat natürlich viele Widersacher, so Conan, Heiji teilweise auch, dann natürlich noch die ganzen Polizisten, allen voran natürlich Jinsu Nakamori und sein Erzrivale, Jirokishi Suzuki. Haben die eine Chance gegen ihn? Können sie es mit ihm aufnehmen? Ich würde einfach Nein. mal behaupten, nein, können sie nicht. Sonst hätten sie ihn Nein. ja Was sagt schon ihr dazu? gefangen. Ja, aber sind sie ihm dicht auf? Nein. Also am dichtesten auf ist ihm Naja, ja wohl nur noch Conan, oder Kanne. nicht? Ja, Conan ist ja immer ganz nah dran, ihn zu entlarven, und er hat dann auch immer zum Schluss das Beutestück, was Kaito Kid immer haben will. rettet ja meistens Conan, ob den Black Star, Purple Nails oder noch Blue Wonder. Stimmt, das ist auch eine ziemlich spannende Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die alle mit Absicht am Tatort zurücklässt. Da scheint ihm doch jemand gleich auf zu sein. Aber Suzuki und Nakamori, haben die eine Chance? Nein. Nein. Nein. Vollkommen. Nakamori ist eh irgendwie ein Idiot. Warum denn eigentlich nicht? Warum ist ihm denn Conan so überlegen, den beiden? Nakamori fällt halt auf diese Illusion von Kaito Kirima ein, wenn der jetzt zum Beispiel hier eine Attrappe irgendwo herumfliegen lässt. Von seinem Hängegleiter oder sowas. Dann meint er gleich, das ist natürlich der Kaito Kid, oder wenn, oder wie bei dem ersten Mal, glaube ich, wo, nee, auf jeden Fall, oder wenn er irgendwie eine Blendgranate zündet und sich dann als Polizist verkleidet. Nakamori meint, der ist natürlich weg, hat sich in Luft aufgelöst, in Staub aufgelöst, was unmöglich ist, aber der hat sich nur als Polizist verkleidet, also auf sowas fällt einfach Nakamori immer rein, auf solche kleinen Tricks. Naja, auch in Kinofilm 3 hat sich Kaito Kid als Shiratori verkleidet und da ist Conan erst auch ganz zum Schluss drauf gekommen, dass er eben halt Kommissar Shiratori nachgemacht hat. Ja, da erinnere ich mich auch gerne noch einmal an den ersten Fall in Detective Conan, wo dann auch Kaito Kid aufgetaucht ist. Das war natürlich das mit dem Black Star, glaube ich, wo dann Kogoro meinte, die Nachricht von Kaito Kid entschlüsseln zu können, dass er irgendwie, er hat irgendwie geschrieben, dass er auf Wellen angeritten kommt, und dann meinte Kogoro, das hat natürlich mit Yoko Okino was zu tun, die ja so ein Lied hat, auf den Wellen oder irgendwie so, und dann meinte er, dass er irgendwie beim Palaster ist, wo denn Yoko ihr Konzert hat. Da klingt doch logisch. Logisch. Ja, für Kogoro. Mhm. Ja, okay, wir haben hier noch Suzuki gar nicht gesagt, warum er ihm nicht auf die Schliche kommt. Ich glaube, weil er einfach nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist und sich überschätzt. Das ist nicht der tolle Typ, der ihn fangen kann. Er ist einfach nur der Idiot im Prinzip, der immer meint, er kann Kid fangen. Und ich glaube, das ist sein Problem. Er ist sich immer zu sicher. Mhm. Aber seine Fallen sind nicht schlecht. Das muss ich auch mal. Also wenn er das mit dem, wo er da seine Schuhe ausgestellt hat, mitten auf dem Platz, da, und dann auf einmal zieht er da die ganzen Seile an den Gebäuden da hoch, und es scheint so, als hätte er Kid gefangen, sodass er sich nur noch rausteleportieren kann. Das ist auch schon wieder, aber da, ich glaube, da war ihm Kaito Kid, glaube ich, auch wieder einen Schritt voraus, oder nicht? Ja, war, ne? Als er, ja, sonst hätte er nicht, also hätte Kaito das gar nicht gewusst, dass er halt im Netz war. Einfach zu sicher, oder wie seht ihr das? Er ist eben halt, Kaito ist eben halt der Retter in der Not von Yuri Koji Suzuki, der eben halt seinen armen Lupin da eingesperrt hat. Damit ist er auch wieder, zeigt sich ja auch wieder, dass Kaito eben halt auch diesen eisernen Dachs, diesen Riesensafe, einfach locker, flockig in Verkleidung eines Hausmädchens, Mizuki Seto, wie sie sich genannt hat, einfach aufschließen kann. Nur Conan bemerkt es dann zum Schluss wieder. Und Hirokichi Suzuki hat ja dann wieder seinen Hund wieder, was ihn auch wieder glücklich macht. Also ich denke mal, Suzuki ist immer nur auf seine Glückssträhnen und Erfolg aus und benutzt Kaito eben halt nur dazu. Aber manchmal wirkt das eben halt nicht so, wie er sich's vorstellt. Da merkt man schon mal, dass du dich auf diesen Cast eindeutig vorbereitet hast mit dem ganzen Hintergrundwissen. Gab es überhaupt mal einen Fall, wo Kaito Kid seine Beute mitgenommen hat? Ich könnte jetzt vielleicht mal das mit den Gemälden, da war noch irgendwie viel Gemälde. Hat er das mitgenommen? Nee, ich glaube nicht, ne? Hat er überhaupt mal eins mitgenommen? Das Bild gab's gar nicht. Er. Das Bild, was er klauen Nee? wollte, gab's Oh. gar nicht. Das war ja nur ein Seil. Das war nur ein Seil mit einem Laken drüber. Ah ja. Habe ich ihn Also, vielleicht das kann er gar übergeben, nicht aber ich hab's schon wieder mitnehmen. vergessen. Hat er denn überhaupt irgendwann mal was mitgenommen? Nein. Oder? Fällt euch da so spontan irgendwas ein, wo er was hat mitgehen lassen? Ich glaube nicht, oder? Da sieht man auch schon mal wieder, dass Conan ihm eigentlich gleich auf ist. Also man sieht ja eigentlich immer nur dieses Kaito Kid, wenn auch Conan mit dabei ist. Dann vereitelt der kleine Junge das natürlich. Wird ja auch in den Zeitungen immer groß gefeiert, so als Retter oder was ich was. Und dann ist Wobei, Suzuki das ist ja natürlich nicht wieder der Grund, dass er neidisch. nichts mitnimmt. Der Grund, dass er nichts mitnimmt, ist ja, wenn man die Mangas gelesen hat, dass man weiß, dass er eigentlich nur die Typen provozieren will, die seinen Vater da getötet haben. Ihm geht's ja nicht direkt Ja, um die wenn man den Kaito Beute. Kid. Wenn man den Kaito Kid Manga gelesen hat, den ich nicht gelesen habe. Tut mir leid. Egal. Ja, dann gibt es natürlich noch andere Charaktere, wo wir jetzt gerade auf den Kaito Kid Manga zu sprechen kommen. Dieser Saguru Hakuba, oder wie auch immer er sich nennt, oder aussprechen lässt. Ich habe jetzt nicht so den großen Durchblick, aber ich glaube, er war auch ein ziemlich starker Detektiv und ihm auch ziemlich nahe auf. Oder wie seht ihr das? Ja gut, die sind ja auch alle irgendwie ziemlich gleich, so Shinichi und Subaru. Ich meine, die sind ihm ja irgendwie beide gleich auf weit gekommen. Und er hat halt auf die Person hinter Kaito Kid abgesehen, die er dann ja auch gefunden hat. Wer ist denn das überhaupt? Kann mir da vielleicht mal jemand irgendwie, oder auch für die ganzen Hörer, die keine Ahnung davon haben, mal einen kurzen Zusammenfassung vielleicht geben? Hat da jemand? Wer ist? Das, der tauchte, glaube ich, wer Saguro Hakuba ist, der tauchte, glaube ich, nur in den Kaido Kid Mangas auf. Ja, der, nein, der kommt auch in dem im Manga. Ja, also Ja. das ist ein, der ist in Japan aufgewachsen, ist dann aber nach London und hat da alle Fälle gelöst und jetzt ist er wieder in Japan. Wo kam der denn im Manga vor? Habe ich den Im Anime überlesen? kommt er auf jeden Fall, das weiß ich. In diesem komischen Das, oder Schloss. war das. Ja, wo sich Band der irgendwie. 30. Kaito Kid als Gastgeber irgendwie so? War das das? Kaito Nein. Kid war Genau. gerade. Nee, nicht. Ja, genau, angeblich, Oder aber. so ein Roboter. Ja, stimmt. Wo die alle getötet Und. wurden und so? Ja. Ja? Genau, Ja. und dann Na, noch endlich. einmal Alle getötet hätten beim werden sollen. Detektivwettstreit. Ja, aber da taucht er ja nur einmal ganz kurz auf. Das ist ja. Also als Detective Conan Leser würde ich jetzt nicht sagen, dass er eben so dicht auf ist. Zumal er auch ziemlich wenig Auftritte hatte. Da ist ihm, glaube ich, Conan schon eher. Und er will ihn auch wahrscheinlich häufiger fangen, wenn er da schon. Wenn Conan bei jedem Treffen von Kai Auftauchen von oder Ankündigung von Kaito Kid dabei ist, dann ist man natürlich. Zeigt er mehr Elan und will auch mehr ihn. Will ihn auch mehr fangen. Also. Er stellt sich verstärkt dahinter. Ich glaube nicht, dass dann Saguro Hakuba da irgendwie mehr Chancen hätte, jetzt glaube ich ihn in nächster Zeit gefangen zu nehmen. Oder wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass er mehr Chancen hätte als Conan? Jetzt kommt es wieder darauf an, wenn man es von Detective Conan aussieht. Da kennt man ihn ja fast gar nicht, ne? Ja, ich meine jetzt schon generell. Also ich habe ja nur den Detective Conan Manga gelesen und würde es gerne einmal wissen, wie ihr das denn überhaupt findet, als nachdem ihr die ganzen Filme gesehen habt und auch den Kaito Kid Manga gelesen habt. Ich bin ja nicht so drin. Glaubt ihr, habt eine Chance? Oder seht ihr in dem Kaito Kid Manga irgendeine Chance, dass er Kaito Kid ganz dicht auf ist oder ist er ganz weit weg? Nö, Kid ist irgendwie sowieso immer überlegen, das ist einfach. Ich weiß nicht, der hat zwar immer irgendwie Probleme mal oder sowas, aber so richtig fast dabei gefangen zu werden ist er eigentlich nie. Also, Wobei, Kid ist das ist auch einfach zu gut. größtenteils seinem Pokerface zu verdanken. Welches Pokerface? Ja, das Band einlesen müssen. Deutsche Kurve. Band 1 habe ich ja nicht, den kann ich auch nirgendwo kaufen. Nein, den gibt's nicht mehr. Ja, gibt es denn irgendeine Methode, mit der man ihn fangen könnte? Würde euch ja irgendwas einfallen? So, womit man ihn ganz sicher irgendwie reinbekommen könnte? Also fangen könnte, oder? Ich würde sagen, man müsste ihn total verblüffen mit seinen eigenen und mit seinen eigenen Waffen schlagen. Genau. Conan müsste mehr Betäubungsnarkose-Chronometer-Pfeile haben in seiner Uhr, dann würde es möglich sein, Kids mal außer Gefecht zu setzen. Naja, das hat er ja auch schon im ersten Fall, Fall versucht, wo die auf dem Dach dieses eines Turms da waren, dann konnte er ihn nicht, weil er so eine Blendgranate dabei hatte. Das ja, da muss er halt das nächste Mal schneller reagieren. Genau. Kid hat die schnelle Reaktion. Ich meine, der stand da irgendwie 5 Minuten da mit seiner Uhr erhoben. Da kann sich der auch denken, dass der ihn gleich abschießen will. Würde er ihn ja betäuben? Was meint ihr? Ja. Wenn es die Situation zulässt, schon. Das skrupellose Conan auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob er ihn dann auch ausliefern würde, weil ich glaube schon, dass Conan auch die Gründe hinter seinem Handeln wissen will. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwie groß irgendwie was mit der Polizei machen würde, dass er, ich glaube, er will einfach nur mal zeigen, dass er überlegen ist. Nee, da ist so, der Conan hat auch übelst den Gerechtigkeitswahn, also ich glaube, der liefert ihn dann schon aus, der will schon, dass er seine Strafe abbüßt. Aber ich glaube schon, dass er auch interessiert daran ist, warum er das macht. Also ich denke mal nicht, dass er das alles der Polizei überlässt. Mhm. Das auf jeden Fall. Da sieht man nochmal wieder, ich komme nochmal zurück auf den ersten Fall, wo er dann da wissen wollte, wie alt er denn überhaupt ist. Und dann schießt er ihm, glaube ich, auch einmal bei diesem Episode 515 das Monokel weg, als er da als Kaido Kid flieht. Da will er, glaube ich, schon das Hintergrundwissen hinter Kaido Kid wissen. Ja, weil vor allem Kaido hat ja auch ein bisschen Hintergrundwissen über Conan. Er weiß zum Beispiel seine wahre Identität von Shinichi. Wenn man nach den Filmen geht. Genau, nach den Filmen, wo es selbst Kaito sich als Shinichi zweimal aussieht. Ich sollte die Filme auch mal alle gucken, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Wissen. Ja, da würde ich euch alle nochmal um ein Fazit bitten, vielleicht. Glaubt ihr, dass es möglich sein wird, dass Kaito Kid nochmal gefangen genommen wird? Dass Conan oder jemand anders es vielleicht erschafft, ihn irgendwie zu überführen? Nein. Ich glaube. Nein. Ich glaube, Gosho Aoyama. Boah, bin ich gut beim Aussprechen vom Auto. Gosho Aoyama. Ob es richtig ist. Will den unsterblich lassen oder möchte den halt den überlegenen Dieb spielen lassen? Also, ich glaube nicht, dass der gefangen wird irgendwann mal, bevor Conan endet oder so. Irgendwann dann mal in 100 Jahren. Das Einzige, was ich mir wirklich vorstellen könnte, ist, dass ihn niemand fängt, aber der Polizei eben nicht ausliefert. So wie Conan zum Beispiel. Das wäre das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass man ihn fängt. Ich glaube, vielleicht tut er mal irgendwann seinen Beruf quasi, seinen Nebenjob als Dieb irgendwann mal aufgeben, weil es sein Ziel erreicht hat vielleicht, aber ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, dass der Polizei ausgeliefert wird oder gefangen wird oder sonst was. Ich finde es ein lustiges Ende, wenn der irgendwie seinen Job aufgeben würde, dann von selber zu irgendwem hinmarschieren würde und sagen würde, warum er das gemacht hat. Ja, ich denke mal, das finde ich lustig. Ich würde sagen, dass er, glaube ich, schon gefangen werden könnte, am Ende, auf jeden Fall wäre das vielleicht ein ziemlich spektakuläres Ende, wenn er zum Beispiel den Kaito Kid Manga jetzt einfach mal so enden lässt. Also natürlich sollte er dann auch zuerst Detektiv Conan beenden, natürlich, weil sonst hat er ja Kaito Kid keine Gastauftritte mehr und das wäre eigentlich ziemlich schade auch, das ist ja eine ziemliche Bereicherung der Serie eigentlich. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht in einem 5. oder auch vielleicht 6. Band dann nochmal Kaito Kid gefangen nehmen lässt und dann auch die Identität lüftet und auch mit den Bösewichten, wer denn da seinen Vater ermordet hat und so. Da sind wir auch teilweise schon wieder beim letzten Thema. Da könnt ihr nochmal in den 6. Conan-Cast reinhören, wo es dann um die Kaito-Kid-Manga geht. Werbung mach. Ja. Christoph, hast du noch ein Fazit? Glaubst du, er wird gefangen? Nein, ich glaube nicht, dass er gefangen wird. Kaito Kid ist von Grund auf ein Magier und somit kann er seine Gegner immer ein Spiegel von Magie vorhalten und eben halt noch ein Dieb zugleich. Das ist eben halt die besondere Art von Kaito Kid. Und das fasziniert die Gegner als auch wir und die Fans von ihm. Und damit wird er sich nie fangen lassen. Ja, und in Detective Conan gibt es keine richtigen Magier, so wie im Manga. Deswegen Das stimmt. passiert es also noch mehr. Aber da wird ja auch alles sehr auf natürliche Weise überzeugt, Kid da mit seinen Tricks. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir nach diesem Fazit hier auch am Ende unseres Conancasts angelangt. Nächste Woche werdet ihr dann unseren Livecast hören. Da könnt ihr dann am, ich glaube, der 17. ist das, genau. Da wird der 14. Kinofilm ja in Japan erscheinen. Da könnt ihr dann uns live unter conancast.de, unser neuen Website oder Homepage oder wie auch immer man das nennen mag, könnt ihr uns dann live zuhören, wie wir über das Thema berichten werden. Ich denke mal so 17 Uhr oder so fangen wir damit an. Wir werden euch dann auch noch genau darüber informieren, wann es dann da losgehen wird. Da könnt ihr uns dann live zuhören. Da werden wir ein bisschen über den 14. Kinofilm sprechen, wir Moderatoren, und Ich dann bin nicht uns da. euch unsere Eindrücke dahin hinterlassen, was wir denn von dem Film erwarten und wie. Schon mal erste Spoiler, aber wir werden euch nicht zu spoilern, habt also keine Angst, wir werden euch nicht die ganzen Handlungen erzählen, sondern einfach mal ein bisschen locker drauf losplaudern und auch einige Hörermeinungen reinholen. Also wenn ihr Lust habt, euch da einzuschalten, dann könnt ihr nächste Woche beim Livecast, den ihr dann natürlich live auch unter der conancast.de, wie ich schon gesagt habe, verfolgen könnt und auch chatten könnt. Da wird ein Chat sein, da könnt ihr euch dann mit anderen unterhalten. Da werdet ihr euch beim nächste Woche auch live bei uns einschalten können. Dazu könnt ihr einen Skype-Account anlegen oder einfach, wenn ihr schon einen habt, unseren Skype-Account Conancast, alles klein und zusammen, dann anrufen und euch live in das Geschehen dann einbringen. Da werden wir euch mit involvieren. Wir hoffen, dass dann auch viele zuhören werden und wir ja, euch Film 14 schon mal ein bisschen näher bringen können, sodass ihr den Film dann auch kaufen werdet, auf Deutsch natürlich und nicht auf Japanisch irgendwie oder auf Englisch irgendwie ansehen werdet. Ja, das ist dann das Thema für die nächste Woche. Dann würde ich sagen, hören wir uns gleich im Outro. Bis dann. Bis gleich. Ja, dann sind wir jetzt hier mit dem Outro des heutigen Conancasts angekommen. Ziemlich kurz heute eigentlich. Kann ja auch mal wieder sein. Wir haben ja sonst immer Applaus. so lange Brocken hier euch angeliefert. Da müssen wir auch mal wieder ein bisschen kürzer treten. Ja. Ich will jetzt einfach mal direkt mit unserem Stargast anfangen. Christoph, fandest du es heute eigentlich interessant oder? Ja, es war ein sehr interessanter Cast, würde ich mal sagen. War abwechslungsreich, war eben halt was ganz Neues, vor allem wenn man das erste Mal dabei ist als Stargast. Hab mir eine Seite voller Informationen aufgeschrieben, wo ich nur die Hälfte wohl schon benutzt habe. Hat man auch Aber ich hoffe, gemerkt. es hat was genützt. Ja, hat's auch, hat man eindeutig gemerkt, finde ich. Also, ich ging jetzt hier ganz unvorbereitet rein und dann, ich werde mich auf jeden Fall nächste Woche ein bisschen weiter Ja, vorbereiten, dann dann kann am ich auch ein Ende bisschen. sind wir wieder alle da und dann wieder ganz spontan alles. Livecast Ach, wir haben ja ne. müsst ihr reinhauen, Leute, ne? Ja, Ja, machen wir Livecast dann. doch erst Da recht kann ich mich nicht. ja. Das soll, finde ich, soll das eher spontan sein. Ja, das ist ja, aber man kann sich natürlich schon vorher mal ein bisschen vorbereiten und auch so die wichtigsten Seiten schon mal in so im Doch, du Webbrowser musst die offen halten, Spoiler damit man dann liefern, schon mal. genau, weil ich liefere da keine. Ach, wir wollen ja keine richtigen Spoiler Ja. bringen, sondern nur ein bisschen tratschen. Nee, erste Spoiler. Ich hoffe mal, dass ich die an diesem Tag auch erhalten werde, also dass ihr dann schon mal erste Informationen habt, was denn da so passiert. Aber so, ob Kaito Kid nun den den, was auch immer da drauf war, nur so ein Juwel, ob er den dann stehlen wird oder nicht, das lasse ich natürlich offen. Aber ich denke mal, nachdem ihr den Castle gehört habt, wisst ihr natürlich schon, ob er da geklaut wird oder nicht. Also ich weiß es selbst natürlich auch noch nicht, aber ich denke mal, der bleibt dann natürlich wieder da. Und Kai Conan kann er irgendwie beschützen. Aber es gibt ja natürlich auch diese Verbrecherbande da. Jetzt spoilere ich hier schon wieder zu doll. Und es gibt intime Szenen zwischen Ran und Kaito Kid. Genau, die müssen auch noch geklärt werden. Aber das ist natürlich nicht nächste Woche, sondern wir lassen euch da auf jeden Fall auch die Chance, da mal ein bisschen selber nachzuforschen und euch zu informieren. Was denn, oder selbst anzugucken, auch den Film dann in Deutschland. Wenn ihr es schafft, allen Informationen auszuweichen, die ihr irgendwo findet, wird zwar eh nicht möglich sein, aber ja. Ich hoffe natürlich, dass Christoph auch in irgendeiner der kommenden Ausgaben nochmal dabei sein wird. Fand ich eigentlich Spricht auch. nichts dagegen. Fand ich eigentlich auch sehr nett heute. Da könnte man vielleicht nochmal einen Termin vereinbaren irgendwann, wenn da wieder ein spannendes Thema kommt, wo du dann auch Interesse hättest, mal wieder dabei zu sein. Wir haben ja jetzt eigentlich ziemlich viele Anfragen. Da müssen wir mal gucken, wann wir dich denn wieder einbringen könnten oder kannst du auf jeden Fall auch nächste Woche dann beim Livecast anrufen, wenn du Lust hast. Haben wir schon einen, der in der Leitung ist. Ja, Werden genau. wir mal sehen. Ja. Livecast nächste Woche. Das ist natürlich das spannendste Thema hier überhaupt. Also ich werde auf jeden Fall dabei Ich sein. auch. Das ist mal ganz klar. Ich nicht. Warum nicht? Ich habe noch keine Ich Ahnung. will wieder mal tanzen. Aber ich freue mich. Ja, Moni, wenn du später, wir nehmen ja, also ich habe im Forum jetzt geschrieben, dass wir ungefähr 90 Minuten aufnehmen, ist ja ziemlich hochgegriffen jetzt erstmal. Tut mir schon mal leid für alle, die jetzt nee, uns nicht 90 Minuten live hören wollen. Abschalten hier, Conan Cast, abschalten. Dranbleiben. Ja, wenn die uns nicht live hören wollen, dann sollen die uns auch nicht so geschnitten hören. Obwohl das Outro ja auch nicht geschnitten ist, also von daher. Ja, wir werden auf jeden Fall ziemlich lange auf Sendung bleiben und wenn Moni da vielleicht später noch dazukommt, dann könnten wir sie auf jeden Fall auch wieder als Sprecherin oder Moderatorin in den Cast dazu bringen, dass sie dann wann hast du denn Wir irgendwann werden sehen, Philipp. noch Ja, ich bin so gespannt und aufgeregt, ich kann es kaum noch erwarten. So, Ich ihr hoffe, könnt dass es wir den dreimal raten, wer die Idee von einem Livecast angebracht hat. Nee, es warst du, Moni, ich Ach. glaub's, ich bin ganz sicher. Ja, genau, ich, wo ich nicht da bin. Ja, bevor wir uns jetzt euch jetzt hier mit dem Outro noch zulabern, würde ich einfach mal wieder sagen, was wir letzte Woche alles so gemacht haben. Das Was hast du denn alles so gemacht? interessiert. Ich habe eigentlich nichts Ja, erzähl gemacht. doch mal. Ich war. Und wo hast du Michaela im Schrank versteckt? Ja. Ja, Michaela war die Woche bei mir und da hatten wir. Sie sitzt hier auch gerade noch neben mir, also bei der Aufnahme. Wollte aber nicht teilnehmen. Muss man ja auch nicht immer. Also, ich denke, zu viert sind wir eigentlich ziemlich hoch besetzt schon. Und wir wollen auch nicht unsere Stargäste hier vergraulen. Nee. Ist natürlich immer interessant, wenn da hier Stargäste dabei sind, die sich auch besonders dann aufs Thema spezialisiert hatten. Ja. Ich denke mal, Michael wird dann auch nächste Woche mit dabei sein, wenn es dann um den Livecast geht. Sie hat ja schon ziemlich Erfahrung mit Radio und so, ich immer höre. Dann, ja, letzte Woche habe ich die Zeit mit ihr verbracht und sonst eigentlich nichts Spannendes gemacht. Also, das war ja eigentlich das Spannende in dieser Woche. Super spannend. Was habt ihr die Woche so gemacht? Ich war tanzen, wer hätte es gedacht? Schon wieder. Oh, mal wieder. Ja, immer. Du tanzt? Wusste ich gar nicht. Wie kommt das Hm. denn? Hast du mir auch nie erzählt. Nein, nie, ne? Nee. Ja, du hast mir auch nicht erzählt, dass du in Brüggen seine tanzt, sonst wäre ich vielleicht gekommen. Ach, scheiße. Nee, Ich hab glaube ich gedacht, nicht. Ansbach ist zu gammelig für dich. Ja, Ansbach ist auch ein bisschen. Und selbst wenn, du hast ja nicht mal gewusst, wer ich bin, also von dem her gesehen. Doch, doch. Klar, das hätte ich sofort erkannt. Das ist natürlich. Die am schlechtesten Ist tanzt. halt echt so. Nee. Ja, los, Christian, willst du uns jetzt alles hier vorenthalten, was du letzte Woche gemacht hast, Ich? oder? Boah, Mann. Ey, Ja. ihr seid ja die Glücklichen, die ihr Ferien habt, aber ich bin ja nicht der, der. Wir haben Ferien. Ferien, Ich nur kann ja noch nicht bis den ganzen Tag Montag. tanzen oder so. Nein, Sondern ich muss mich hier konzentrieren und arbeiten und nebenbei natürlich die neuesten Informationen über Band 66 ins Internet stellen, was ihr vielleicht mitbekommen habt, dass ich da im Forum ein bisschen geschrieben habe drüber, ob er Und bei verfügbar ist Twitter. oder nicht, wo er verfügbar ist und alles Mögliche. Und jetzt halte ich ihn in der Und ich Hand und habe ihn jetzt immer ist der noch Hype schon nicht. wieder vorbei. Also war die Vorfreude größer als jetzt ist. Aber ich werde mit. Weißt du was? Lern Japanisch und warte, bis Band 68 in Japan rauskommt. Da kannst du uns immer hier mit Informationen zuspammen und so. Ja, vielleicht habt ihr schon gesehen, ich kann ein Wort in Japanisch, aber nicht. Stimmt. Wir haben es übrigens ganz am. Aber. Wir haben es am Anfang übrigens vergessen, da am 18. Mai wurde angekündigt, Band 68 in Japan. Das bringen wir in den nächsten Conancast mit rein. Merken, Leute. Jo. Das müssen wir unbedingt noch erwähnen. Also der wurde angekündigt, für alle, die sich hier noch das Outro anhören. Das hab ich leider vergessen. Tut mir leid. Na, auf jeden Fall, dann lese ich mir dann noch heute den Band durch, quasi so als, ja, so nach einer Woche Arbeit und wenig Schlaf und Scheiße. Einfach nur, ach, egal. Ich wünsche euch wieder viel Spaß in der Schule übrigens. Nee, nächste Woche hat Danke. Philipp noch keine Schule. Danke. Ich Aber ja, ich Moni schließe mich und euch an. Christoph wahrscheinlich. Ja, habe ich sehr gut gemacht. Wünsche ich euch viel Spaß in der Schule und dann geht's wieder los, ne? Da habe ich mal das Wiki für mich alleine. Ich glaube, Berlin hat noch frei, aber sonst gar nichts mehr. So geht's uns in den Oder? Sommerferien. Ja, aber dann habe ich das nächste Woche das Wiki für mich allein. Kannst du mir aufräumen, was ihr denn da alles für Scheiße gemacht habt diese Woche? Ich konnte diese Woche leider nicht aufpassen. Oder, ja, leider ist ja nichts falsch gesagt. Das war ja nicht ziemlich spannend. So schlimm ist das Wiki ja nicht. Sie sind ja auch noch da. Ja, Inspektor Christoph. Danke, Administrator Philipp. Längster Inspektor hier. Aber nicht der erste. Also das ist. Da waren noch vorher welche. Aber die wurden wieder degradiert. Also der. Du. Genau, jetzt bin ich Nummer 1. Anderthalb Jahre oder so, wie lange bist du schon? Ja, seit 2008 und seit Dezember, irgendwann, ne? ja, haben wir schon einjähriges Jubiläum Da müssen wir gefeiert. übrigens ein paar andere User auch nochmal degradieren. Also das muss ich mal. Hier, Moderatoren und Administratoren und Inspektoren und Kommissare des Wikis, wenn ihr das hört, dann schlagt in unserer geheimen Zentrale mal ein paar Lu Benutzer zur Degradierung vor, hier. So. Zum Beispiel Philipp. Wenn ihr so Oder wenig Zeit habt, mich ihr gar vom nicht. eh schon nichts zu noch weniger. Also, mich könnt ihr schon mal gar nicht degradieren. Ich habe jetzt hier, ja, Diktatur nennt man sowas. Also, ich habe ja. Absolutismus. Ich, nein, ich habe ein Meinungsbild im Wiki eröffnet, wo gesagt wird, wo ich gefragt habe, wie denn die Benutzer jetzt befördert oder degradiert werden sollen. Ob das öffentlich gemacht werden soll, sodass jeder jeden degradieren kann, oder dass es wieder so geheim im Forum gemacht werden soll, wo dann nur irgendwelche speziellen Leute da rein könnten. Da steht es momentan 4 zu 4. Also wenn ihr da jetzt meint, dass ihr mich Tja. degradieren wollt, dann könnt ihr natürlich da gerne Schick mal mal einen Link, abstimmen ich stimme und. sofort für die Öffentlichkeit. Obwohl. Habe meine Stimme schon abgegeben. Schick mal bitte. mache ich nachher noch. Ich kann es auch Ja, du willst nur nicht unter schicken, ich den. weiß. Nee. Ihr könnt mich ja eh nicht degradieren. Also das. Nur Bürokraten können einen Benutzer befördern und degradieren. Das sind dann ich und. Oder Python, ja. Python und Wir ich. brauchen halt noch einen Komplizen. Ja. Soweit dann diese Woche von unseren Hauptmoderatoren. Will Christoph noch irgendwas sagen? Ach ja, die Woche war ganz angenehm, auch wenn der Weisheitszahn gezogen wurde und ich etwas älter geworden bin, also ein Jahr näher an der Rente, aber 18 ist doch voll cool. stimmt auch wieder, aber nicht mit Und einer dicken Wange, wenn die dann Torte lässt du vor dir die den Augen Weisheitszähne ziehen. weggeht. Na, na, na. Schlecht getan. Praxisgebühr sparen. Mit 17 braucht man noch keine Zahlen. Mit 18 schon. Ach so, ah, Ich krieg meine schon mit 15 raus. ökonomisch. Ich weiß nicht, wie Kit immer seine Flugzeuge, Paraglider, Blendgranaten finanziert. Ich kann das nicht so. Selber bauen. Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich übrigens nochmal und auch an Michaela, die ja heute Geburtstag hat bei der Aufnahme. Alles Das Gute an alle, die Ohren Geburtstag aus Aachen haben, gehört dann natürlich hatten, auch haben vorgestern noch werden. unseren Server-Administrator Und unseren Komplizen Python. Ja, der ja auch vorgestern auch. Geburtstag hatte. Also irgendwie voll die Geburtstagswoche hier. Das sollten wir mal wirklich so einführen, so. Ja, drei Stück hintereinander. 7., 8., 9. April. Ich kann ja mal eben im Forum gucken, ob da nicht noch so ein behinderter Geburtstag ist, um die wir uns scheren müssen. Was steht denn hier so? Nö. Nö, hat keiner mehr Ich Geburtstag. lose aber erst Nadel hat Ende bald Geburtstag, die auch September. schon mal als Stargast hier bei uns im Cast war, am 23. War April. ich nicht so. Tja, das ist dann wohl. Ach, da musste ich ja mit drei weiblichen Moderatoren alleine machen. Ich erinnere mich noch ganz genau. Christian, du hast mich alleine Jetzt weißt du, gelassen. wie es mir heute geht, Philipp. Ach, du bist ja auch alleine. Ja. Ja, Sarah ist irgendwie nicht da. Die haben wir gerade eben nicht erreichen können vor der Aufnahme. Ich weiß noch nicht. Diese Woche ging ja irgendwie alles schief, weil ich den Cast gar nicht so vorbereiten konnte, wie ich es sonst immer mache. Warum wohl? Also, dass ich dann. Was Ja, ist in ich bin dieser Woche dann. anders wie in anderen Wochen? Also, ich kann euch mal sagen, dass ich mich auf jeden Fall voll und ganz jetzt diese nächste Woche, ich habe auch frei, mich dem Livecast widmen werde unter einen ziemlich komplizierten, nein, ziemlich, nicht kompliziert, sondern ein aufwendigen Plan erstellen werde, was denn wann, wie, wo und warum gemacht wird. Und dann haben wir einen ziemlich guten Plan und können dann auch locker in die Serie dann reingehen. Nicht in die Serie, sondern in den Cast, wie wir es jetzt hier auch tun, in unserem Outro, das ja hier ungeschnitten bleibt. Ne, Christian? Cutter? Ganz ungeschnitten wird es nicht sein, bestimmt. Ich weiß nicht. Das sehen wir dann schon. Schon Schneide mal allein deine das, Fehler raus. schon allein das, die Melodie, wo die Muni vorgespielt hat. Wobei, jetzt muss ich es fast drehen, wenn ich es erwähnt habe. Ja, das ist ja zwischen Cast und Outro, also da machen Ja, aber wir die all die Musik jetzt von hier Muni nämlich. nicht. Ja, die muss ja raus. Da. Ja, ist doch geschnitten. Ja, die. Ja. Schneid mal raus und dann mach. Ich bin übrigens ab heute oder ab dieser Woche der Musiker hier. Da könnt ihr mal. Ich bin für die Musik zuständig. Ich höre schon die ganzen. Ich sehe schon die ganzen bösen PNs im Forum, wo ihr dann sagt: Ey, mach bessere Musik, nimm die und die. Nein, Leute, ich kann keine Conan-Musik nehmen. Das ist mir leider technisch nicht möglich. Oder technisch schon, aber Richtig. rechtlich ist mir es leider nicht möglich, weil da wird uns, glaube ich, RTL 2 oder wer auch immer den Kopf umdrehen, dass wir da. Ja, die geht. Geh mal. Ja. Auf jeden Fall wird mir der Kopf umgedreht und das will ich nicht. Ich will hier noch weiter moderieren. Bis zum 100. Conan Cast. Dann ist Schluss. Nein. Ja. Ja, ihr habt einen Vorteil bei unserem Conancast, weil der erscheint wirklich regelmäßig jetzt jede Woche und nicht so wie die Episoden und Kapitel in Japan, die so unregelmäßig neue erscheinen und also da sind wir echt gut jetzt, ne? Ja, nächste Woche darf ich dann die News alleine machen, Alle, weil die das Christian jetzt dann toll keine finden, einen Episoden Applaus für hat. uns, den wir nicht hören, Ach, das war bitte. über. Dann mache ich über Band Ja. 66, weil da war ja das mit Shiratori, wobei das haben wir ja schon. Das haben wir schon Ja, durchgesprochen eigentlich. wir haben sogar schon einen Sondercast dazu gehabt, ne? der war mal. Ja, Sondercast machen wir jetzt übrigens nicht mehr für alle, die darauf warten. Wir machen jetzt einfach reguläre Casts und die ziehen wir auch regelmäßig durch. Ja, nachdem Merkt wir ihr schon? Dann irgendwie mache zum ich das mit den Beispiel. Detective Boys, weil das ist voll cool der Fall. Ihr merkt ja Ja. schon, ich muss hier am Geburtstag von Michaela, die hier bei mir zu Besuch ist, muss ich hier casten. Ich. Leute, wir labern schon wieder zu viel. Wir labern, glaube ich, fast mehr wie der Cast selbst. Ist doch cool. Okay, dann würde ich sagen, Philipp, du jetzt mal den Rest sprechen. Ja, ich würde euch nochmal gerne auf unsere Seite hinweisen, conancast.de, wenn ich sie schon oft genug getan habe. Ich glaube, dreimal Alles jetzt. Alle guten zusammen. Dinge sind drei. Kein Minus, kein Plus, kein gar nichts. conancast.de. Ohne www müsst ihr nicht, könnt ihr aber. Also www. davor natürlich. Wie ihr wollt. Ja, sonst nicht. Und dann findet ihr unsere Seite, auch die ganzen Casts und so. Hier sind noch Hintergrundinformationen, sollen da bald noch folgen. Und da könnt ihr uns auch gerne Kommentare und so hinterlassen zu den Casts, die wir dann alle schon gedreht haben. Und ja, dann könnt ihr euch dann da übrigens auch den Livestream nächste Woche anhören. Ich muss es noch einmal erwähnen. Ja, so weiter. Ich hoffe mal, dass mit der Technik alles klappt, wie ich das auch schon gesagt habe. Da werden wir mal, ich glaube, Wolf oder so aus dem Wiki, den wollte ich dafür anstellen, dass er hier für die Technik verantwortlich ist, aber ich denke mal, Christian hat da auch ziemlich viel Ahnung und wird das Und vielleicht ziemlich auch viel hinkriegen. Zeit. Ach nee, du hast ja gar nicht frei. Na, Samstag ist das ja. Ja, Naja, und da schneide ich. gucken wir mal, wie wir es hinbekommen. Was schneidest du? Ja, diesen Cast hier, den wir gerade total überziehen. Nee, nächste Woche beim Livecast. Bist du Ja, dann ach so, da dann mache ich am. Mittag. Ja, Ja. ersetzen wir dann den Livecast durch den normalen? Nee, wir machen dann zwei Casts nächste Woche, ne? Nee, den normalen Cast gibt's da nicht. Okay, dann ist gut, dann kann ich Das schon was machen. eigentlich war ja in der richtigen Planung, also die ja schon Jahre alt ist, vor April sogar schon, da hatten wir eigentlich einen Cast über Film 14 drin. Aber wenn sich das denn jetzt schon anbietet, und das ist ja überhaupt das Event überhaupt von Detektiv Conan, da dann, müssen wir ja, einfach. also Machen wir schaltet alles am nächste Woche Samstag und wieder dann ein, ihr müsst den uns jetzt Livecast nicht und dann mehr passt. zuhören. Moni bricht hier Und gerade dann. unfreundlich ab. Ja, mach ich. Ich könnte ja noch mal schauen, welches Thema wir denn danach haben. Das müssten wir hier Ihr könnt doch im. einfach selber nachgucken auf der Homepage. Ja, genau, auf der Homepage steht das Conancast.de dann. auf Detektiv Conan. www.conancast.de. Wieso? Ja, dann genau die Woche danach werden wir uns damit beschäftigen, mit Kaito Kid in Spielfilmlänge. Dann dreht sich alles um Film 3, 8 und 10. Cast 8. Wird dann am 25. April 2010 veröffentlicht werden. Mit, ich glaube, ich sollte mir die Filme vorher auch nochmal angucken, bevor ich jetzt hier unwissend dann da reingehe und mich wieder so blöd wie heute. Ja. Tschüss, bis zum nächsten Okay. Mal. Genau, Tschüss. dann würde ich an dieser Stelle einfach meinen Tschüss. Cast beenden und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.